R1 Leos Reise. Leo, wie war denn dein Urlaub? Erzähl mal. Mein Urlaub war super. Ich war mit Freunden auf Mallorca. Viele denken ja, Mallorca ist immer nur Party und Strand. Aber bei uns war es anders. Wir waren 2 Wochen im Norden der Insel. Dort kann man toll wandern. Wir sind fast jeden Tag gewandert. Vielleicht so 3 bis 4 Stunden. Dann sind wir zum Strand gegangen und haben geschwommen. Abends haben wir dann gegrillt oder gekocht. Das war super lecker. Wir sind auch auf der Insel etwas herumgefahren. Da gibt es noch viele kleine Dörfer. Meine Freunde sprechen Spanisch. Da hatten wir kein Problem mit der Sprache. Sie haben viel mit den Leuten geredet und das war echt interessant. Du bist ja ganz begeistert. War alles toll? Eigentlich schon. Na, es war vielleicht etwas zu heiß für mich. Mittags habe ich dann oft geschlafen. Du weißt ja, mehr als 30 Grad sind einfach nichts für mich.